Wir sind bei Kapitel 2 des Winklerschen Abspritz-Epos auf Wegen des Lebens. Und es ist aweng bezeichnend, dass bereits Kapitel 2 keinen Titel mehr hat. Kapital 1 hieß ja noch seine erste Frau. Aber schon bei Kapitel 2 hatte unser Schauerberger Dickerchen keine Lust mehr, sich einen Titel für sein Kapitel aus dem Hirn zu drücken. Ist natürlich auch massiver Aufwand für ein Typ im Internet, der nur sein Zeug macht. Beim letzten Mal wurden wir, zumindest oberflächlich, in das Leben unseres Protagonisten eingeführt und dann wurde bereits der erste Sexualakt vollzogen. Ganz ogertypisch, diese Geschichte. Das zweite Kapitel wird nun der Einführung der Frau gewidmet, die Rainer im Pool so scharf gemacht hat. Ich hoffe, wir erfahren auch, wie sie über das Tor an der Einfahrt gelangt ist, das Edzardler mit Edelstahlplatten verriegelt und verrammelt wurde, sodass weder du noch ich dort hineinblicken können. Verstehst du? Kapitel 2. Caroline sitzt zu Hause am Frühstückstisch und liest einen Brief, den sie bekommen hatte. Das war zwar mindestens das 10. Mal, aber sie konnte ihn kaum aus der Hand legen. Hallo, mein Name ist Rainer. Ich habe Ihr Inserat in den Kontaktmagazinen gesehen und mir gedacht, dass ich Sie einfach mal kontaktiere. Ich bin leider noch sehr unerfahren mit Frauen. Das würde ich allerdings gerne ändern. Und da Sie geschrieben haben, dass Sie gerne auch jemand Unerfahrenen was zeigen möchten, dachte ich mir, ich versuche es einfach mal. Sie überflog seine Interessen, seine Adresse kannte sie fast schon auswendig und eine kleine Liste seiner Fantasie reichen. Der Brief faszinierte sie aus zwei Gründen. Sie kannte seinen Namen woher und wollte wissen, ob sie recht hatte mit der Vermutung. Der andere Grund war, dass er trotz seiner angeblich mangelnden Erfahrung offenbar sehr viele Interessen hatte ausprobieren wollte. Was sie wiederum darin bestärkte, dass ihre Vermutung richtig war. Sie sah auf ihren Kalender, der neben ihrem Teller lag. Welche Termine standen für diese Woche an? Am Mittwoch einen Friseurtermin, der ließ sich aber notfalls verschieben. Die Caroline Mulle ist sehr angetan vom Sexschreibne unseres Rainer-Protagonisten, welches sie auf irgendeiner Annonce in irgendeinem Wix-Heftchen erhalten hat. Natürlich ist die Mulle schon allein durch den Brief, den Rainer ihr geschickt hat, fasziniert von dem Typen. Das ogersche Selbstverständnis halt. Die Frau, die sich von einem Brief von Rainer faszinieren lässt, ist gleichzeitig auch noch sehr busy und will einen Termin freiräumen. Wohl für des Autors optimale Version von sich. Also für sein, ich kann 100.000 Liter in einer Minute abspritzen, ich. Es war länger her, dass sie einen Toyboy hatte und es juckte sie mal wieder in den Fingern und in der Muschi. Einen ordentlichen jungen Mann in sich zu spüren, war überaus erregend. Es machte sie wahnsinnig scharf, wenn die jungen Hüpfer, besonders die, welche noch nie eine Frau hatten, in ihr das erste Mal ihren Samen spritzten. Die meisten schafften es eh nie mehr als ein paar Stöße, dann kamen sie schon. Sie sah auf ihre Uhr. Es war kurz nach 9. »Wenn ich mich anziehe und losfahre?« Sie sah auf die Adresse. Sie kannte jemanden, der aus der Nähe des Jungen wohnte. Zu der Person brauchte sie mindestens eine halbe Stunde. Sie nahm ihr Handy und gab die Adresse ein. Nach einer kurzen Suche wusste sie genau, der Junge wohnte etwa eine halbe Autostunde entfernt. Ich weiß nicht, welche Pornos sich Rainer angeguckt hat, damit er das Wort Toyboy gelernt hat, aber natürlich passt seine Darstellung, der Toyboy irgendeiner älteren Mulle zu sein, nicht zu seinem tatsächlichen Selbst, aber das wissen wir ja. Caroline hat den Drang, mit sich selbst zu reden und ist schon ganz scharf ob der Vorstellung, das jungfräuliche Rainerle zu ficken. »Ich könnte bis etwa 12 Uhr da sein. Vorher gehe ich mit Julian noch einen Kaffee trinken. Sie wird bestimmt etwas davon wissen wollen.« »Außerdem freut sie sich, mal wieder ihre Freundin zu sehen.« Sie tippte eine Nachricht an sie und fragte sie, ob sie Zeit habe. Sie stand auf. Ein Butler kam herein und fragte sie, ob noch etwas wünsche oder er abräumen könnte. »Ich brauche nichts mehr. Danke, John.« Dann verließ er den Raum. Dieses riesige Haus, immer wieder ein Erstaunen wert, dachte sie, als sie die rissige Eingangshalle mit der großen Marmortreppe kam. Sie ging nach oben, um Tina zu wecken. Die Kleine schlief sicher noch. Als sie anklopfte, kam schneller als normal eine Antwort. Sie trat ein. Tina saß am Schreibtisch, über ein Buch vertieft. Das Motiv, dass die Frau, die Geschichten Rainer fickt, reich ist, kennen wir ja schon aus Sex im Mittelalter. Er ist nämlich gar nicht der verschuldete Altschauerberger Mädler, sondern der choralle Typ, der selbst, oder vor allem, die reichen Mullen abkriegt. Vielleicht arbeitet der Butler dann auch irgendwann für Rainer. Wie unkreativ der Autor bei der Namensgebung seiner Figuren ist, fällt hier übrigens umso mehr auf. Der Butler der Caroline Muller heißt nämlich John. trägt also denselben Namen, den Rainers Geschichtengumbel Johann zum Spitznamen hat. Generell wüsste ich gerne, ob Fetti sich bei den Namen seiner Charaktere Gedanken gemacht hat. Hat er wahrscheinlich nicht. Wer seinen Protagonisten nach sich selbst benennt und sonst auch Namen wie Hans oder Johann verwendet, hat, denke ich, nicht allzu viele Gedanken in seine Charaktere gesteckt. Tina, was machst du denn so früh schon wach? Das Mädchen sah auf. Mutter, wieso früh? Sie sah auf ihre Uhr. Sie schien zu erschrecken. Was? Es ist schon 9:45? Caroline lächelte über ihre Tochter, die aufsprang, die Treppe zu der 1/4 in den Raum ragenden 2. Etage mit Geländer rannte und sich anzuziehen begann. Neugierig geworden, was sie gelesen hatte, ging sie zum Schreibtisch hinüber und sah das Buch an. Du liest Eragon? Ja, das Buch hat mich schon länger interessiert und neulich meinte meine Freundin, klar, dass sie es mir ausleiht. Nur konnte ich es halt gestern Abend nicht aus der Hand legen. Caroline lächelte. Das hatte sie von ihrem Vater. Carsten las eigentlich nie etwas. Wenn er sich aber für etwas interessierte, legte er es erst aus der Hand, wen er es durch hatte. Tina wuselte oben am Schrank und ihrem Bett herum. Du, ich werde baden gehen und anschließend werde ich ausgehen. Ich weiß noch nicht, wann ich nach Hause komme. Klar, dass die Tochter der Caroline-Mulle Tina eines der 3 Bücher liest, von deren Existenz unser ogerartiger Meisterschriftsteller weiß, Edzardler Eragon. Aber da geht's um Drachen und Drachen sind verdammt cool. Das Beste an dieser Szene ist die Raumbeschreibung, die unser Autor liefert. Also, ich weiß nicht, aber irgendwie ist das mit der 1/4 in den Raum ragenden 2. Etage mit Treppe so beschissen beschrieben, dass ich mir zwar denken kann, was Rainer damit meint, aber mir irgendwie doch nichts darunter vorstellen kann. Naja, das passiert, wenn ein fantasieloser Oger versucht, etwas abseits seiner Fix-Szenen zu beschreiben. Und ich meine, er hätte hier natürlich auch einfach schreiben können, das Haus der reichen Leute sieht genauso aus, wie man es aus Filmen kennt, die Häuser von reichen Leuten zeigen. Weil das wäre eigentlich genau auf dem Level, das für unseren Rainer angemessen ist. Tina brummte etwas Unverständliches, als sie ihren Pullover anzog. Caroline räusperte sich vernehmlich und sah ihre Tochter mit einem strengen Blick an. »Ich fragte, was du vorhast.« Sie war kleinlaut. Sie wusste genau, dass Caroline es nicht ausstehen konnte, wenn man sich unklar ausdrückte. »Ich treffe mich mit Julia zum Kaffee. Anschließend wollte ich jemanden besuchen.« Ihre Tochter hüßelte. Wusste sie, was sie vorhatte? »Okay, weißt du, wie lange du weg bist?« »Nein, es kann noch heute Abend sein oder erst morgen, vielleicht auch später. Ich habe diese Woche nur einen Termin bei Pablo.« »Okay, dann viel Spaß. Ich werde jetzt zum Frühstücke gehen.« So wie der Autor hier Caroline als Mutter darstellt, hat er sich safe ein Beispiel an der tyrannischen Rita genommen, die es auch bis auf den Tod nicht ausstehen konnte, wenn Rainer mal wieder irgendetwas Unverständliches genuschelt hat. Dann gab's auf die Backen, Edzardler. Ich finde, schriftstellerisch ist diese Szene absolut gelungen. Nicht. Allein diese Aussage der Mutter zu ihrer Tochter, dass sie diese Woche nur einen Termin hätte und zwar bei Pablo, ist für jeden Leser absolut beschissen. Denn wer zur Hölle ist Pablo? Klar könnte das der Friseur sein, kurz vorher wird ja erwähnt, dass Caroline ihren Friseurtermin auch verschieben könne, macht aber absolut keinen Sinn. Also in der normalen Welt zumindest nicht, denn warum sollte man wegen eines Typen, den man hauptsächlich zum Ficken braucht, einen Friseurtermin verschieben? In der normalen Welt absolut idiotischer Gedanke, aber in des Altschauerberger Fettsacks-Welt anscheinend gang und gäbe. Die beiden Frauen verließen das Zimmer. Auf dem Weg ins Bad rief sie Julia an. Sie ging nach dem 4. Klingeln dran. »Ja?« Sie klang verschlafen. »Julia, hier ist Caroline. Hab ich dich geweckt?« »Nein, ich wollte ohnehin gerade aufstehen. Was gibt es denn?« »Du hast deine E-Mail noch nicht geleckt, oder?« »Nein, warum?« »Ich hab mich nur gefragt, ob wir uns auf einen Kaffee treffen wollen. Sagen wir um 11?« Sie war sofort hellhörig geworden. »Du hast einen neuen?« Sie musste grinsen. »Ja, vielleicht. Allerdings ist das eventuell ein besonderer.« Sie musste grinsen. »Schon wieder, Alter.« Sie musste grinsen. War ja klar, dass sie es gleich merkte. Es wurde still in der Leitung. Man hörte etwas im Hintergrund rascheln. »Ja, das bekomme ich hin, Mr. Süß.« Ihr Grinsen wurde breiter. »Das kannst du dir ja anschauen. Ich bringe die Bilder und den Brief mit. Bye.« In der Welt unseres Autors machen ganz normale Menschen ganz normale private Treffen zum Kaffee ganz normal per E-Mail aus. Klar. In Raumschiff 51 nutzen die Menschen der Zukunft noch WhatsApp. Und hier macht man private Treffen per Mail aus. Ich fasse es nicht. Hier ist doch wieder dieser komische, auktoriale Erzähler, den Rainer unnötigerweise immer mal wieder irgendwo einwirft.

Der sieht ja lecker aus. Jetzt erklärt Rainer erst in leichter Sprache den Unterschied zwischen einem Blut- und einem Fleischspeer und dann wird Caroline noch feuchter. Die produziert wahrscheinlich gerade schon weiteres Wasser für den Pool. Danach kommt noch die Eichel sieht ja lecker aus, Szene aus Kapital 1. Aber braucht man dann hier nicht weiter besprechen. Sie legte ihre Lippen auf seine Eichel und saugte fest daran. Sie spürte, wie sein Schwanz erzitterte, dann verlor der Junge das Gleichgewicht in dem Versuch aufzustehen und versank im Wasser. Er wirbelte herum und kam prustend zum Knien. Etwas enttäuscht, weil sie ihn nicht mehr sehen konnte, überlegte sie schnell, was sie machen sollte. Sie war in der Zwischenzeit untergetaucht und kam hinter ihm wieder hoch. Der Junge sah sich verwirrt um und rieb sich noch die Augen, als habe er geträumt. »Oh nein«, dachte sie sich. »Das ist kein Traum.« Sie drückte ihre Brust lächelnd, dann seinen Rücken und spürte, wie der Junge erstattete. »Ja, Kleiner, ich bin noch da.« Dann legte sie ihre Hände auf seine Hüfte und bewegte sie zu seinem Bauch, an dem sie zu ihm hinabglitt. Dann griff sie nach ihm. Sie gab ihm einen zeitlichen Kuss und in den Nacken. Der Junge reagierte genau, wie sie es dachte, erst zögerlich, und als sie es geschafft hatte, ihn komplett aufzurichten und nicht aufhören wollte, fing er an, sie zu bitten, aufzuhören. Sie spürte, wie die Erregung in ihm wuchs und half mit Küssen auf Nacken, Hals und Schultern sowie der Bewegung ihrer Brüste auf seinem Rücken nach. Dabei fand sie es zusätzlich erregend, wie nass sie wurde und wie die Wassertropfen auf ihren beiden Körpern glitten. »Bitte, ich kann es nicht mehr zurückhalten.« Sie spürte an, wie sein Glied pulsierte. »Wer sagt denn, dass du das sollst?« dachte sie lächelnd. Er würde gleich kommen. Sie würde von alleine diesem Wissen so erregt, dass sie glaubte, schon zu kommen. Plötzlich wurde der Junge unruhig, griff sich ihre Hände und bevor sie wirklich verstand, was passierte, waren seine Hände auf ihrem Po und er schob sie auf sich. Sie stöhnte, als er sich in sie drängte. Er war größer geworden, als sie erwartet hatte. Immer wieder schob er sich vor und zurück und sie spürte, wie sich seine Erregung auf sie übertrug. Sein Glied pulsierte in ihrer nassen und zuckenden Muschi. Er stieß nur ein paar Mal zu, das aber so tief und stark, dass er kurz darauf stöhnte und sie spürte, wie sein Samen in sie spritzte. Er stieß ein paar Mal noch in sie, als sie kam. Sein Sperma und die heftigen und tiefen Stöße hatten sie auch kommen lassen. Sie spürte, wie er noch zwei grätige und tief den Rest seiner Ladung in sie pumpte. Zum Schluss wurde dann jetzt nochmal die Fix-Szene aus dem ersten Kapital ausgeführt. Natürlich nicht, ohne dass der Autor nochmal die Speergröße seines Protagonisten hervorhebt. Schließlich stellt er sich ja selber dar. Zum Glück pulsieren und zucken wieder Geschlechtsteile. Außerdem kann Rainer wieder gottgleich abspritzen, als hätte er seinen Feuerwehrschlauch an einem brutalen Hydranten angeschlossen. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn das mal in einer Rainer-Geschichte nicht passiert. Naja, Todalecha Hashem, Alhamdulillah, Gott sei Dank sind wir durch mit Kapitel Nummer 2. Es war zum Glück nicht zu 100% aufs Ficken ausgelegt, sondern man hat noch ein wenig, also wirklich wenig, aber immerhin etwas über die Caroline-Mulle erfahren. Natürlich geht's immer irgendwie um Sex, ist ja eine Rainer-Geschichte. Wenn kein pulsierender Speer in ihrer Muschi zuckt, juckt ihre Muschi halt und sie wird feucht. Ich kann aber für die zukünftigen Kapitel und Kapitalbesprechungen versprechen, dass ab jetzt viel öfter und viel detailreicher gefickt wird. Also zumindest mit den Details, die das fränkische Riesenbaby für relevant hält. Naja, was haltet ihr von dem zweiten Kapitel der Wege des Lebens? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und all diejenigen, die wegen Rainers Geschichten nicht so langsam ins Kloster gehen, sehe ich im nächsten Video wieder. Bis dahin.